das ewig gültige Statement. Einmal gut, immer gut. Einmal gut, immer gut. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Now. One, two. One, two.